Welle Niederrhein am Wochenende. Ich bin Annick Manoukian und jetzt direkt das Beste von heute. Coldplay, Adventure of a Lifetime. Schönen Sonntagabend. Der beste Mix. Standard-Hits und das Beste von heute. Welle Niederrhein. Der beste Mix. Der passende Song zu unserem sonnigen Wochenende. Bob Marley, Could You Be Loved. Kulthit aus den 80ern. Welle Niederrhein. Vom Radiomoderator zum Popstar. Wie das funktioniert, das hat ja zum Beispiel Stromae schon gezeigt. Jetzt haben wir den nächsten Radiomoderator, der musikalisch durchstartet, Julian Le Play. Klingt ganz anders als Stromae, mit viel mehr Akustikgitarre. Kommt aus Wien, hat da in Österreich auch echt schon so ein paar Charts-Hits gelandet. Und jetzt veröffentlicht er endlich auch mal was bei uns in Deutschland. Zugvögel heißt sein Album und der Name sagt es auch schon, es geht ums Reisen. In Lissabon war er, Amsterdam, Stockholm, Sevilla, überall mit seinem Keyboard im Gepäck und hat dann da ganz romantisch in den Straßencafés seine Songtexte geschrieben. Und genauso romantisch ist jetzt auch die erste Single aus dem Album von Julian Le Play. Das ist neu. Julian Le Play. Hand in Hand. Ein kalter Morgen in der Straßenbahn. Fahren aus der Stadt hinaus. Zum Meer nach Haus. Ich kann so ewig durch die Straßen fahren. Ich lass dich nicht mehr aus, lass dich nicht aus. Ich kenn dich zwar erst seit paar Stunden, oh, oh, oh. Nur

I will remember how you kissed me under the lamppost back on 6th Street. Welle Niederrhein. Der beste Mix. There's no second best. You can have it all. Go far, but stay close. What's written in the stars? No one knows. Hey, hey, don't get lost in the crowd. Hey, hey, don't be afraid to get loud. Say what you want to say. I'll be okay. I got no armor on my heart. So fire away. Say what you want to say. I know I won't break. I got no armor on my heart. So fire away. Hey, na na na na na na. So fire away. Hey, na na na na na na. So fire away. From the ways you die. Beste von heute, Ray Garvey mit Arma. NRW Verkehr. A40 Venlo-Duisburg zwischen Strahlen und Wankum in beiden Richtungen Gefahr durch Tiere auf der Fahrbahn. Und jetzt die Staus. A1 Münster-Dortmund zwischen Kamenzentrum und Kreuz Dortmund-Unna 2 Kilometer. A1 Kölner Ring Köln-Dortmund zwischen Köln-Niel und Kreuz Leverkusen-West 1 Kilometer. A1 Dortmund-Münster zwischen Kreuz Dortmund-Unna und Kamenzentrum 2 Kilometer. Und A2 Oberhausen-Dortmund zwischen Herten und Kreuz Recklinghausen 3 Kilometer. Fahren Sie vorsichtig und kommen Sie gut an. Du willst gehen, ich lieber springen. Wenn du redest, will ich singen. Du schlägst Wurzeln, ich muss fliegen. Wir haben die Stille um uns totgeschwiegen. Wo ist die Liebe geblieben? Ich fühl mich jung und du dich alt, so fallen wir um, uns fehlt der Halt. Wir müssen uns bewegen, ich bin dafür, du dagegen. Wir gehen auf anderen Wegen. Mein Herz schlägt schneller als deins, sie schlagen nicht mehr wie eins. Wir leuchten heller allein, vielleicht muss es so sein. Mein Herz schlägt schneller als deins, sie schlagen nicht mehr wie eins. Wir leuchten heller allein, vielleicht muss es so sein. Festgefahrenes Ritual, das immer stärker brennt. Und ich frage nicht mehr nach, was uns verbindet oder trennt. Weil ich weiß, wir fahren weiter im Kreis. Wir müssen atmen, wieder wachsen, bis die alten Schalen platzen. Und wo wir uns selbst begegnen, fallen wir mitten ins Leben. Wir gehen auf andere. Mein Herz schlägt schneller als deins, sie schlagen nicht mehr wie eins. Wir leuchten heller allein, vielleicht muss es so sein. Mein Herz schlägt schneller als deins, sie schlagen jetzt. Neu. Milo. Howling at the Moon. Wir spielen die besten aktuellen Hits. Welle Niederrhein. Where did the summer go? I found it in Monaco. Dancing in Mexico. Sushi in Tokyo. I wanna be where you are. Driving a classic car. Cuba is not so far. I can bring my guitar. Sunset, summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be summertime, take me back to Hawaii, skyscrapers in Dubai, palaces in Versailles. So won't you fly with me, a dinner in Sicily, be who you wanna be, right where you wanna be. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset, summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there? Und das Beste von heute. Welle Niederrhein. Der beste Mix. Quite as In Gedenken an Elvis haben die Pet Shop Boys seinen Song Always on My Mind gecovert. Eigentlich nur für einen Live-Auftritt in der Fernsehshow. Aber die Version, die kam so gut an, dass sie den Song als Single rausgebracht haben. Ja, wurde dann auch direkt zum Nummer 1-Hit. Die Pet Shop Boys, Always on My Mind, Kult-Hit aus den 80ern. Welle Niederrhein. Schauspielerin Nicole Kidman, die ist eine kleine Glücksspielerin, hat sie jetzt erzählt. Hätte ich ihr gar nicht zugetraut. Immer wenn sie in Las Vegas ist, dann geht sie da auch eine Runde ins Casino. Und das sieht dann so aus. Sie nimmt ein kleines Sümmchen mit. Wie viele genau hat sie leider nicht verraten. Zieht dann los, verliert die ganze Kohle und geht dann wieder nach Hause. Also Glück im Spiel hat Nicole Kidman nicht gerade. Aber dafür ja Glück in der Liebe. Seit 10 Jahren ist sie glücklich verheiratet mit dem Country-Sänger Keith Urban. Und so klingt das, wenn der Mann von Nicole Kidman Musik macht. Break on me, shattered like glass. Come apart in my hands. Take as long as it takes, girl. Klingt schön, aber wir spielen jetzt hier trotzdem kein Country. Bei uns gibt's Bruno Mars, Just the Way You Are. Ich bin Annick Manoukian. Schönen Sonntagabend. Beste von heute. Gemixt mit echten Kult-Hits. And this is not the time to wonder. And this is not the time to cry.

Kultig. Kultig. Und Frauen sind das nackte Grauen, wie sie sich stundenlang tief. Hallo, Phil Collins hier, and you are listening to the best radio station in town. Und das Beste von heute. Das ist der beste Mix, der beste Mix. Kulthits und das Beste von heute. Welle Niederrhein. Der beste Mix.